Ja? Ja. Dann auch Hallo von meiner Seite. Ich mache mal den ersten Teil. Wir reden heute hauptsächlich über die ISIS-Miliz, deren wichtigstes Charakteristikum ja ist, dass sie eben eine islamistische Miliz ist. Und spätestens seit dem 11. September 2001 ist ja das Wort Islamismus in aller Munde, aber es ist halt eben fragwürdig, was mit diesem Begriff überhaupt bezeichnet werden soll. Und es ist immer klarer, dass je nachdem, aus welchem politischen Spektrum jemand stammt, mit dem Begriff Islamismus eigentlich unterschiedliche Dinge gemeint werden. Und deshalb hier der Versuch, den Islamismus aus einer linken Perspektive zu beschreiben. Zuerst mal, ich bin darauf hingewiesen worden. Ich meinte damit natürlich, den Islamismus aus einer linken Perspektive zu beschreiben, nicht den Islamismus als linke Perspektive. Zur Klarstellung. Zuerst mal vielleicht die Thesen vorab, das, was ich in der gebotenen Kürze hier versuchen werde darzulegen. Nämlich zum einen ist ein zentrales Element des Islamismus, dass er eben nicht mittelalterlich ist. Das geht immer wieder in der Diskussion um den Islamismus völlig verloren. Da wird dann immer gesagt, ja, und nach islamischer Zeitrechnung sind wir ja erst im Jahr 1400 und so ein Quatsch. Und das ist eben, es geht völlig am Kern der Sache vorbei. Der Islamismus ist nicht vormodern, der Islamismus ist antimodern. Reaktionär, eben eine Krisenideologie, die auf die kapitalistische Moderne Bezug nimmt und die es nur in Abgrenzung zur kapitalistischen Moderne geben kann. Zweitens, und es ist eigentlich traurig, dass man das überhaupt sagen muss, der Islamismus ist der Feind der Linken. Also Judith Butler hat, glaube ich, mal gesagt, die Hamas sei Teil der internationalen Linken und ähnlicher Irrsinn. Der Islamismus ist der Feind von allem, was die Linke im positiven Sinne ausmachen kann, von Emanzipation und Aufklärung. Und ja, es ist eigentlich schade, dass man das dazu sagen muss. Drittens, die linke Kritik am Islamismus hat sich lange relativ schwer getan. Und das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass es Kritik am Islamismus vor allem bisher von rechts gab. Und das ist die letzte These, es kann kein Grund sein, dass Rechte etwas kritisieren, dass das nicht auch von linker Seite kritisiert wird. Rechte Kritik unterscheidet sich von linker Kritik an eigentlich relativ klar abgrenzbaren Punkten und das ist nicht irgendwie willkürlich. Dann möchte ich euch hier unsere Gliederung vorstellen. Zuerst möchte ich kurz den Begriff überhaupt, was bezeichnet man überhaupt als Islamismus, kurz klarkriegen. Dann kurz einen historischen Abriss geben über den Aufstieg der islamistischen Ideologie, dann in diesen Entwicklungsdiktaturen, wie man es nennt, in der arabischen Welt hauptsächlich. Dann möchte ich kurz, wir haben da auch einen Text zugeschrieben, den könnt ihr euch da hinten an dem Info, an dem Infotisch auch abholen, einige Bemerkungen über die ideologischen Eigenschaften des Islamismus und schließlich auf den letzten Punkt, den Unterschied zwischen rechter und linker Islamkritik und vielleicht auch die Frage, warum die Linke immer so ratlos war, was Islamismuskritik angeht. Zuerst mal, was ist Islamismus? Ist ganz wichtig, erstmal zu trennen, auch das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Islamismus als politische Ideologie versus Islam, das ist eine Religion. Der Islamismus wird auch genannt von einem seiner relativ frühen Kritiker politischer Islam. Und die Idee ist, dieser politischen Ideologie ist, dass der Islam das politische Handeln anleiten soll. Ja, und zwar maßgeblich anleiten soll. Nicht jeder Moslem ist Islamist, klar. So. Ganz wichtig ist auch, dass Islamismus ein sehr weites Spektrum abdeckt. Es gibt unterschiedliche Radikalität. Also es gibt, wenn man sich jetzt Al-Shabaab in Somalia anschaut, diese furchtbaren Boko Haram in Nigeria, also die wirklich Dörfer überfallen und deren Einwohner in die Sklaverei verkaufen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und dann haben wir am anderen Ende die AKP, hier Ministerpräsident Erdogan der Türkei. Also man sollte die nicht in einen Topf schmeißen im Sinne von, die gehören zusammen. Das sind keine politischen Verbündeten. Aber ich versuche mal darzulegen, was die in ihrem politischen Denken trotzdem verbindet. Schließlich muss man auch sagen, es gibt eigentlich nicht den Islam, das werden wir sicher jetzt auch beim Syrien-Teil des Abends, beziehungsweise Irak-Teil des Abends auch auf jeden Fall noch hören. Es gibt unterschiedliche Konfessionen im Islam und Islamisten gibt es aus allen Konfessionen, Schiiten, Wahhabiten, da habt ihr wahrscheinlich schon mal von den Salafisten gehört, Sunniten. Und die sind oft verfeindet und auch oft so verfeindet, dass sie gegeneinander Krieg führen. Jetzt komme ich zum etwas kontroverseren Teil, den Begriff Islamfaschismus als Synonym für den Islamismus. Zum einen ist der Begriff schwierig, weil er aus einer ganz deutlichen, gefärbten Position raus das erste Mal benutzt wurde, nämlich von Leon de Winter, ausgewiesener Rechter. Die Parallelen zwischen Islamismus und Faschismus sind schon evident. Also es ist nicht irgendwie völlig von der Hand zu weisen, dass diese beiden Bewegungen was miteinander gemein haben. Zum einen der klare Aufbau, dass sie zumindest immer die Absicht haben, als Massenbewegungen zu operieren. Klare antisemitische Konnotationen, die sehr bedeutsam sind für die Ideologie immer wieder. Eine regressive Kapitalismuskritik, vor allem Zinskritik, also die Vorstellung, dass das Schlechte am Kapitalismus die Zinsen sind. Das gibt es auch bei linken Gruppen, wenn man die noch als Links nennen möchte. Oh ja. Und dann natürlich sieht man auch immer wieder die Gemeinsamkeit zwischen dieser Idee einer Volksgemeinschaft, eines Volkskörpers und der Umma. Das ist der islamische, also islamistische Begriff für die Gemeinschaft. Es gibt aber halt eben auch doch deutliche Unterschiede, sodass halt gefragt werden muss, welchen analytischen Mehrwert der Begriff Islamfaschismus denn überhaupt hat. Zum einen muss man halt sagen, dass der Nationalismus oder Rassismus für den Islamismus nicht die zentrale Rolle spielen. Und das sind einfach so zentrale Bausteine faschistischen Denkens, da sollte man eventuell schon dann fragen, ob man das nicht wirklich begrifflich trennen sollte. Zweitens, im Islamismus ist eine ganz starke Fixierung auf Tugend, auf sexuelle Tugend vor allem zu sehen, die im Faschismus so nicht besteht. Die ist im Faschismus nur insofern, als dass das Individuum ja eine Verantwortung für den Volkskörper habe, nachweisbar. Aber generell diese seltsame Obsession des Islamismus für das Privatleben von Menschen, die teilt der Faschismus in der Form nicht, das ist weniger zentral. Und dann muss man schließlich noch fragen, je nachdem, wie man den Faschismus eben historisch auch deuten möchte, wenn der Faschismus begriffen werden soll als eben eine Möglichkeit, Kapitalverwertung in der Krise autoritär durchzusetzen, dann muss man sagen, dass das bei den meisten islamistischen Gruppen eigentlich nicht der Fall sein kann, weil die machen uns nicht gut. Wenn Al-Shabaab oder Boko Haram irgendwo aktiv ist, dann findet da überhaupt keine Kapitalverwertung mehr statt. Also das könnte man doch vielleicht der AKP unterstellen, aber also eigentlich ist immer da, wo Islamisten die Macht übernehmen, vielleicht mit Ausnahme jetzt vielleicht des Iran, also da gibt es schon auch Gegenbeispiele, aber da ist öfter mal auch dann gerne mal Steinzeit angesagt. Das heißt, ob das so hinhaut, ist dann auch eine andere Frage. Gut, dann komme ich zum zweiten Teil des Aufstiegs der islamistischen Ideologie. Ich habe eine Karte mitgebracht, das ist der Nahe Osten vor genau 100 Jahren. Und ihr seht hier die verschiedenen Einflusssphären. Das Grüne ist das Osmanische Reich, der kranke Mann am Bosporus. kurz vor seinem Zusammenbruch, dann nach dem Ersten Weltkrieg. Und ihr seht hier, es ist eben aufgeteilt in eine französische, eine italienische und eine britische Einflusssphäre, eben in den Bereich des Osmanischen Reichs. Und jetzt muss man, das ist wichtig, hier festzuhalten, sich diese Welt als außerhalb vor allem der großen Städte dezidiert vor moderne Gesellschaften vorstellen. Da ist die kapitalistische Moderne zu dem Zeitpunkt nur in Ansätzen, in zaghaften Ansätzen angekommen. Und das ändert sich dann nach dem Ersten Weltkrieg sehr, sehr schnell. Das wisst ihr wahrscheinlich alle, das Osmanische Reich hat im Ersten Weltkrieg ziemlich spektakulär verloren. Während des Ersten Weltkriegs wurden arabischen Politikern immer wieder Versprechungen gemacht, dass man doch jetzt einen arabischen Nationalstaat gründen würde, vor allem von Seiten der Franzosen und der Engländer. Und in Wahrheit, das ist ziemlich gut dokumentiert, haben die Franzosen und die Engländer niemals vorgehabt, einen arabischen Nationalstaat entstehen zu lassen, sondern haben das Sykes-Picot-Abkommen geschlossen. Und nach dem Ersten Weltkrieg hieß es dann, wir teilen das Ganze jetzt in Nationalstaaten auf, die uns passen, ziehen relativ willkürliche Grenzen und die wurden dann jeweils einer britischen oder einer französischen Einflusssphäre zugeschlagen. Der Irak war beispielsweise britisch und Syrien war damals hauptsächlich unter französischem Einfluss. Diese Ausdehnung der westlichen Dominanz an der Levante-Küste und auch in der ganzen arabischen Welt war eben zum einen die Frustration eines sich entwickelten arabischen Nationalgefühls. Zweitens das wurde vor allen Dingen von nationalistischen Politikern in der arabischen Welt als Kränkung empfunden, die einsetzende jüdische Besiedlung in Palästina, die dann später in den Staat Israel mündete. Und drittens, und das ist vielleicht das Wichtigste, ist die ökonomische Transformation, die in diesem Gebiet einfach stattfand. Das waren eben, wie gesagt, sehr vormoderne Gesellschaften und innerhalb von relativ kurzer Zeit fand hier eine kapitalistische Modernisierung statt, die aber sehr, sehr rücksichtslos und sehr autoritär durchgesetzt wurde. Und das führte zum einen zum kulturellen Schock. Also die ganzen Entfremdungserfahrungen waren da natürlich dabei, die dann in sehr kurzer Zeit verarbeitet werden mussten und eben auch zu einer Proletarisierung der alten Teile dieser Gesellschaften. So, und in diesem Kontext entsteht jetzt die Idee des Islamismus. Es gab Vordenker bereits im späten 19. Jahrhundert, aber hier entsteht diese Idee und fasst wirklich Fuß und wird auch erstmal das theoretisiert. Das war das, was ich vorhin gemeint habe, eben, es handelt sich beim Islamismus wirklich um eine junge Bewegung. Es ist überhaupt nicht mittelalterlich, sondern es ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts. So, und einer der wichtigsten Vordenker ist auch der Gründer der Muslimbruderschaft und auf der dann auch später die Hamas hervorgegangen ist, ist hier Hassan al-Banna. Der lebt in Ägypten und arbeitet in den späten 20er Jahren. Und der sieht, dass der klassische Islam auf diese Modernisierung keine Antworten geben kann. Die geistlichen Gelehrten, die können dieser Konservativismus, der kann auf diese neue Zeit keine richtigen Antworten mehr bieten. Und der versucht eben, den Islam zu reformieren und eine neue Zeit anzupassen. Und stellt das eben unter dieses Schlagwort des Kampf gegen westliche Dekadenz. Also er hatte natürlich da immer die Briten vor Auge, er hat am Suezkanal gelebt und hatte da immer britische Truppen um sich rum und die waren sein absolutes Feindbild. Und in diesem Kontext erfindet er auch relativ schnell eine große Anhängerschaft. Und das kann man halt eben doch nur interpretieren als eine Reaktion auf eben diese sehr brutale Modernisierung und eben der Versuch, diese vormodernen Wurzeln irgendwie mit der Moderne einklären zu können. Gleichzeitig muss man aber eben sagen, für diese frühe Phase des Islamismus, dass der Islamismus keine Mehrheitsposition war, sondern es gab konkurrierende Ideen in der arabischen Welt, die lange Zeit eigentlich dominant waren. Das ist zum einen der Panarabismus, also die Vorstellung einer arabischen Nation, natürlich eben dann damit verbunden der arabische Nationalismus und auch die Vorstellungen von arabischen Sozialismus, die lange Zeit eben in diesen Regionen dann auch diese Diktaturen, die in dieser Region ja durchgehend flächendeckend entstanden sind, als Staatsideologie angeleitet haben. Das berühmte Beispiel sind sicherlich die Ba'ath-Parteien. Heute ist nur noch Syrien, sympathistisches Regime, der Irak und deshalb ist ja immer auch so eins. Und in diesen Ländern sind die Islamisten meistens immer in den Minderheitenpositionen und eher säkularen Nationalisten gegenübergestellt. Und oft werden die Islamisten dabei auch verfolgt. Also das ist nicht irgendwie so eine einfache Opposition. Opposition war in solchen Ländern natürlich immer schwierig, sondern die wurden ziemlich brutal auch weggesperrt und verfolgt. Und dann haben wir eben irgendwann in den 1960ern, es ist nicht ganz klar, wann es angefangen hat, eine ziemlich drastische Transformation in diesen Gesellschaften. Also das Datum ist so die späten 1960er, die frühen 70er, die da immer angegeben wurden, wo eben in diesen arabischen Gesellschaften und auch in Iran eine sehr schnelle Islamisierung stattfindet. Also es gibt Bilder aus Kairo, so aus den 30er Jahren, wo man zum Beispiel also so eine Straßenszene hat und da tragen fast keine Frauen Kopftücher. Und heutzutage, wenn ihr heute mal Straßenszenen aus Kairo seht, die meisten Frauen tragen dort Kopftücher. Also sieht man, also das ist nicht, also diese Säkularisierung, das war keine Einbahnstraße, sondern das ist was tatsächlich wieder zurückging. Also diese Gesellschaften kehrten sehr viel stärker wieder zu religiösen Gedanken zurück. Als Gründe ist es schwierig, also ein Grund, der immer wieder genannt wird, ist dann eben der Sechstagekrieg gegen Israel, wo sich der arabische Nationalismus, der davor gegen Israel immer sehr aggressiv aufgetreten ist, sehr große Töne gespuckt hat, halt eben sehr blamiert hat. Und ob das so ganz überzeugend ist, das weiß ich nicht, das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Thomas Connelly hat sehr gut dafür geschrieben, dass eben ein anderer Grund das ökonomische Scheitern dieser Entwicklungsdiktaturen und der kapitalistischen Modernisierung in dieser Region war. Das liegt, also die Arbeitslosigkeit ging immer stärker nach oben. Es liegt einfach auch an, zumindest aus wertkritischer Sicht beispielsweise, an dem internen Widerspruch des Kapitalismus, dass eben ständig Arbeit überflüssig gemacht wird und trotzdem aber nur aus Arbeit Wert generiert wird. Und dadurch wird in einem immer fortschreitenden Prozess, da gibt es Gegenmechanismen, aber immer mehr Menschenmaterial im Kapitalismus überflüssig gemacht. Und das haben eben die Staaten an der kapitalistischen Peripherie zuerst zu spüren bekommen, weil die halt eben nicht das machen konnten, was westliche Staaten gemacht haben, nämlich die Staatsverschuldung ausdehnen bis zum Gegenwärtigen. Wie dem auch sei, in diesem Kontext wurde der Islamismus dann zu einer der großen Massenbewegungen der Welt. Immer noch sehr heterogenes Gebilde, also darf man sich keinesfalls einheitlich vorstellen. Aber auf jeden Fall wurden diese islamistischen Bewegungen immer brutaler unterdrückt. Und da muss man natürlich auch sagen, also das fand mit der Unterstützung des Westens statt. Also das ist nicht irgendwie... Das war nichts, was sich da im Vakuum abgespielt hat, sondern der Westen hat da immer beide Augen zugedrückt eigentlich. Und während da islamistische Aktivisten in den Folterkellern verschwunden sind und ermordet worden sind. Und deshalb hört man auch heute gegen den Westen immer den Vorwurf der Heuchelei von islamistischer Seite. Ihr redet hier über Menschenrechte, aber wenn es um unsere Menschenrechte geht, dann hört man von euch immer sehr wenig. Und wir sehen es dann immer wieder, dass Massenbewegungen gegen diese Diktaturen dann auch unter den Einfluss von Islamisten geraten. Also dass die dann immer mehr die Opposition, ja ich sage nicht dominieren, weil es war nie immer eine rein islamistische Opposition, aber zum Beispiel die Muslimbruderschaft in Ägypten, die war immer die größte und bestorganisierte Oppositionspartei gegen das Militärregime. Und wir sehen es dann eben auch im arabischen Frühling, ja, also da finden Aufstände statt gegen diese Diktatoren in der Region und relativ schnell gelingt es den Islamisten dann doch an diese Proteste anzudocken und da zu einem einflussreichen Faktor zu werden. Wichtig ist noch schlussendlich die Zeitenwende 1979, als in Iran die erste erfolgreiche Machtübernahme durch Islamisten stattfindet. Hier hat der Ayatollah Khomeini aus dem Exil zurückkommt. Auch da war natürlich davor mit dem scharfen Persien einer dieser vom Westen geduldeten, brutalen Folterknechte in der Macht. Also zusammenfassend zur historischen Genese des Islamismus. Ist eine Ideologie des 20. Jahrhunderts und basiert eben auf der Begegnung vormoderner islamischer Gesellschaften mit Phänomenen des 20. Jahrhunderts. Ja? Also mit dem brutalen Kolonialismus, also beispielsweise, wenn man sich Algerien vor Augen hält, wie brutal da in den 50er und 60er Jahren die französischen Soldaten vorgegangen sind. Und dann später natürlich der Imperialismus. Dann zweitens natürlich der Antisemitismus als Exportprodukt, sehr erfolgreiches Exportprodukt westlicher Gesellschaften. Und dann natürlich die kapitalistische Produktionsweise mit den damit verbundenen Entfremdungs- und Abstraktionserfahrungen und eben kapitalistischen Krisenerscheinungen und Massenarbeitslosigkeit, die in diesen Gesellschaften immer prägender wird. Also das ist vor allen Dingen dann ab den 70ern haben wir in Ländern wie Syrien wirklich eine grassierende Jugendarbeitslosigkeit. Diese Perspektivlosigkeit hat sicherlich dem Islamismus geholfen. Und schließlich haben wir natürlich diese nationale Enttäuschung, die vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass so nationalistische Ideologien sich da etwas stören können. Und dann haben wir eben eine Ideologie, die aus der Begegnung mit der kapitalistischen Moderne entsteht, in einer Weltregion, in der diese kapitalistische Moderne eigentlich ständig als Krise sich nur zeigt. Letzten Punkt, eben das Verhältnis von Islamismus und Kapitalismus. Das habe ich ja schon mal angedeutet. Der Islamismus sollte als Reaktion auf den Kapitalismus verstanden werden. Und diese Ideologie ist benötigt, auf jeden Fall steht, weil die Erfahrungen von Menschen in der kapitalistischen Moderne widersprüchlich sind und beängstigend sind. Vor allem in der Krise aber auch so. Ja, also Dinge wie beispielsweise so die Absurdität des kapitalistischen Systems ist wahrscheinlich den meisten ja irgendwie klar. Also beispielsweise die Häuserkrise in Spanien, wo Spanien in die Krise gestürzt ist, weil der Immobilienmarkt geplatzt ist, weil zu viele Häuser gebaut worden sind und sich dann die Obdachlosigkeit versechsfacht hat. Also mehr Obdachlose durch zu viele Häuser, das kriegt nur der Kapitalismus hin und das sind eben Sachen, die eine ideologische Reaktion hervorrufen können. Und das ist eben, man kann das natürlich dann versuchen zu verstehen und materialistisch zu analysieren oder man kann es in irgendwelche ideologische Konstrukte einbetten. Und da ist der Islamismus ein sehr gutes Beispiel. Der reflektiert eben diesen Wunsch, diese widersprüchliche Gesellschaft irgendwie aufzulösen. Also verstehbar zu machen. Und meistens erfolgt es, dass man ein Ideal setzt, das eben Eindeutigkeit verspricht. Bei Menschen, die Widersprüchen ungern umgehen. Und im Fall der Islamisten ist diese Eindeutigkeit natürlich aller. Und damit ist eben der Islamismus eine typische reaktionäre Krisenideologie. Also andere Leute gehen mal in der Natur einkaufen und denken, das ist die Welt. Ich will das jetzt nicht gleichstellen. stellen, aber das ist der gleiche Prozess. Ja, zu den ideologischen Eigenschaften des Islamismus ist eben die Suche nach einer Alternative zur kapitalistischen Moderne, und die fand vor allem auch Hasan Rana eben in der Rückbesinnung auf den Islam. Andere Denker haben es ihm relativ schnell nachgenommen. Und die zentrale Idee des Islamismus ist, dass Gesetze von Gott kommen und Menschen sich keine eigenen Gesetze geben können. Das ist eigentlich erstmal eine ziemlich verrückte Idee, so, wenn man sich das überlegt. Aber aus ihrer Perspektive macht das natürlich alles Sinn, weil die wissen ja, was Gott will. Und das resultiert eben in dieser Ablehnung, dieser menschlichen Hybris, dass Menschen sich Gesellschaften schaffen können nach ihren eigenen Vorstellungen. Dass Menschen sich auf eine Gesellschaft einigen können. Sondern die Gesellschaft, die es geben muss, die ist in Gottes Wort. Und damit, und das möchte ich nochmal, da möchte ich euch nochmal ins Bewusstsein rufen, warum ich vorhin gesagt habe, der Islamismus ist der Feind der Linken. Das kann nur darin enden, dass man eben natürlich ein radikaler Gegner der kommunistischen Idee ist. Weil was ist der Kommunismus anderes als die Vorstellung, dass Menschen gemeinsam sich auf eine Gesellschaft einigen können, in der sie sich ihre eigene Realität, ihre eigene soziale Realität schaffen. Und das ist natürlich in islamistischer Perspektive die absolute Hybris und völlig unhinnehmbar. Und das ist natürlich auch das, was sie den westlichen Gesellschaften vorwerfen. So. Und natürlich eben aus diesem Grund ist auch die bürgerliche Gesellschaft, ist auch die bürgerliche Gesellschaft natürlich ein Feindbild der Islamisten. Bürgerliche Werte werden grundsätzlich abgelehnt. Gleichheit vor dem Gesetz finden die nicht gut. Vor allem nicht Gleichheit von Frau und Mann. Privatsphäre ist aus diesem Sündenkonzept natürlich abzulehnen, weil während in bürgerlichen Gesellschaften eher die Frage ist, wem schadest du damit? Im Zweifelsfall schadest du der Gesellschaft mit dem, was du tust. Das ist für Islamisten unerheblich. Erheblich ist, ob es Sünde ist oder nicht. Ob du dich gegen Gott versündigst. Und es ist was grundsätzlich die Gesellschaft für dich entscheiden kann, ob du das machst oder nicht. Das heißt, diese Invasion ins Privatleben, die ist auch aus dieser, leitet sich aus diesem Gedanken an. Entsprechend, ja, das ergibt sich auch aus dem oben Gesagten, ist natürlich mit Demokratie und partizipatorischen Entscheidungsprozessen nicht viel. Rechtsstaat natürlich dann in letzter Konsequenz auch nicht. Und dann haben wir natürlich noch eine sehr wichtige Kapitalismuskritik, wenn man das so nennen möchte, eine Kritik, die nichts verstehen möchte, sondern die halt eben vor allem so Dinge wie den Zins skandalisiert. Ja, Genuss und Dekadenz werden natürlich auch als verwestlichte Kulturform abgelehnt. Dieses Lebenskampf. Und was das natürlich in der Praxis immer heißt, ist Tugendterror. Also dieser Wille Allahs, Menschen sind ja nicht so, sondern die müssen dazu gebracht werden, sich so zu verhalten, wie Islamisten das von ihnen wollen, und das wird mit Gewalt gemacht. Und besonders stark betroffen, das sind natürlich nicht alle gleich stark betroffen, Frauen werden sehr systematisch und sehr früh entrechtet, Homosexuelle sowieso in einigen Ländern, zum Beispiel im Iran, kann man für Homosexualität hingerichtet werden. Atheisten, also vor allen Dingen, wenn die vorher Moslems waren, also ganz schlecht ist, wenn man mal Moslem war und dann die Umma verlässt, dafür kann man bei vielen islamistischen Gruppen auch hingerichtet werden, in Anführungszeichen, also ermordet. Das sind zwei unterschiedliche Computer, das muss ich mal herstellen. So, zu dieser antikapitalistischen Idee des Islamismus. Das ist nicht so, dass die in Wahrheit eigentlich gar keine Antikapitalisten sind. Das stimmt schon. Also viele Islamistinnen können schon mit Recht von sich behaupten, dass sie Antikapitalisten sind. Im schlechtesten Sinn aus unserer Perspektive. Und zwar in dem Sinne, dass sie meistens eben so Phänomene der kapitalistischen Moderne, den Kommerz, Überproduktion, eine sehr undurchsichtige Finanzwirtschaft eben mit Juden identifizieren. Das ist so das klassische Manöver im Antisemitismus. Und aus diesem sehr beängstigenden Finanzwesen, das ja tatsächlich gab, wo ich auch sage, das kann man fast gar nicht ganz verstehen alles, was da dann immer jeweils im Einzelnen konkret passiert. Und aus dieser, das wird eben mystifiziert und zu einer jüdischen Weltherrschaft umgerichtet. Und das heißt, es ist natürlich eben die klassische falsche Kapitalismuskritik, in der anstatt dass man irgendwie versucht, den Kapitalismus materialistisch zu analysieren und irgendwie eine Ideologiekritik zu unterziehen, projiziert man einfach alle Missstände auf eine Gruppe. Normalerweise sind es die Jungen, es gibt auch andere. Aber und das ist eben das Gefährliche an dieser falschen Kapitalismuskritik, die eben für Islamisten auch, ich würde sagen, konstitutiv ist. Zu den Zielen der Islamisten, wir hatten es jetzt gestern, werden wir gleich noch dazu kommen, die ISIS-Miliz hat in Syrien und dem Irak ein Kalifat ausgerufen und das ist sicher gleich noch was zu hören. Und das ist eben das, was Islamisten machen, ja, das ist das Ziel, die Schäden Gottes schauen an, als Lösung für die Zumutungen der kapitalistischen Moderne. Und da haben wir in einem Texte eben geschrieben, dass die kapitalistische Gesellschaft bei Islamisten nicht zur Befreiung des Individuums überwunden werden soll, so wie wir das ja hoffentlich alle wollen, sondern im Gegenteil, um einzelne Menschen mit einer anderen Unfreiheit zu versehen und eben in dieses Zwangskorsett aus religiösen Regeln zu stecken. Und das ist, das werden wir dann wahrscheinlich bei ISIS sehen, eben sehr häufig die Aufhebung des bürgerlichen Kapitalismus, aber halt eben nicht so, wie wir uns das wünschen würden, sondern durch die Barbarei. Und so, das hatten wir, glaube ich, schon. Jetzt zum letzten Punkt, der Unterschied zwischen rechter und linker Kritik des Islamismus. Es ist natürlich schon so, dass die Rechte aus wahrscheinlich sehr naheliegenden Gründen den Islamismus und auch das, was an ihm kritisierenswert ist, vor der Linken entdeckt hat. Und dadurch entstand bei der Linken lange Zeit eben eine gewisse Verunsicherung, weil man natürlich auch nicht zu Unrecht befürchtet hat, eben die rassistische Hetze, die von rechts eben überkam und kommt, dann auch noch zu befördern. Wenn man jetzt dann auch noch sagt, ja, islamistische Gruppen sind tatsächlich gefährlich, haben viele Anhänger und das ist ein Problem. Allerdings muss man sagen, dass rechte Islamismuskritik sich wirklich sehr leicht eigentlich meines Erachtens nach von linker Islamismuskritik abgrenzen lässt. Zum einen fehlt bei Rechten sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig, allein schon mal die Differenzierung zwischen dem Islam als Religion und dem Islamismus. Das wird sehr häufig, wenn dann pro forma getrennt oder diese Trennung wird gleich ganz unterlassen. Und damit mache ich dann natürlich jeden Moslem zu einem potenziellen Islamisten oder zu einem Islamisten und spreche dem mehr oder weniger die Fähigkeit ab, sich zu einer Ideologie wie zum Islamismus zu verhalten. Dann zeigt sich auch immer wieder, dass rechte Islamismuskritiker eigentlich meistens überhaupt kein Interesse an den Leuten haben, die unter dem Islamismus zu leiden haben. Also Frauen oder Homosexuelle in der arabischen Welt oder sogar in migrantischen Communities, die vielleicht wirklich unter Islamisten zu leiden haben, die interessieren die gar nicht. Ja. Also das islamistische Verbrechen oder islamistische Straftaten werden immer kritisiert, wenn sie in Deutschland passieren oder in der westlichen Welt zumindest. Das heißt, wir haben hier überhaupt kein humanistisches Motiv, das diese Kritik motiviert, sondern eine Kritik, die eigentlich am Nationalstaat oder am Volksdenken ausgerichtet ist. Ja, das hatte ich schon erwähnt, eben diese Essentialisierung des Muslime bei den meisten rechten Kritikern des Islamismus überhaupt nicht in der Lage sind, sich zu der Ideologie zu verhalten. Und das ist eben, ja, das ist ein klassisches rassistisches Denken. Ich nehme eine Kategorie raus, eine ethnische Kategorie meistens, und schließe dann daraus, dass der Mensch eben Eigenschaft XY hat. Und ja, das ist eben das, was dann normalerweise passiert. Sehr beliebt ist auch so ein Denken in Kulturkreisen, die irgendwie hermetisch voneinander abgetrennt sind und dann in Konkurrenz zueinander stehen. Clash of Cultures war da ein wichtiges Buch. Das kann ich nicht beweisen, da könnte man mal drüber nachdenken, inwiefern solche Islamismuskritik und dieser Hass auf den Islamismus vielleicht auch in rechten Kreisen eine gewisse Projektion einschließt, eigene Wünsche und vielleicht auch einen gewissen Neid auf diese patriarchalen Strukturen, die in diesen Gesellschaften häufig vorherrschen. Kann man dem natürlich nie beweisen. Zur liberalen Kritik am Islamismus. Natürlich kritisieren auch liberale Menschen den Islamismus, weil natürlich das Gegenteil ist und alles, was Liberale gut finden, finden Islamisten schlecht. Aber was die natürlich dann eigentlich im ziemlichen Gegenteil zum Rechten gerne machen, ist, dass sie die Eigenverantwortung des Menschen komplett überbetonen. Rechte leugnen eben häufig, dass Menschen sich zu Ideologien verhalten können. Und Liberale denken, Menschen sind völlig frei und suchen sich quasi in einem völligen Vakuum die beste Ideologie aus. Und das blendet natürlich komplett aus, dass der Islamismus im Kapitalismus entstanden ist und eben eine materielle Basis hat. Und dass diese materielle Basis sicherlich, natürlich bewegt sich eine Ideologie auch abseits von der materiellen Basis weiter. Aber die Wurzel liegt natürlich auch im Elend und in den Zumutungen des Kapitalismus. Und das ist eben auch die Vorstellung, dass man über Islamismus reden kann und den Kapitalismus aber unthematisiert lassen, die da eben mitschwingt. Und das ist eben das Zweite, was eben auch bei einer linken Perspektive auf den Islamismus eben mitgedacht werden muss, dass diese Verkürzung eben von der Linken vermieden werden sollte. Dann komme ich zum Schluss. Nochmal zum Fazit. Rechte Kritik am Islamismus unterscheidet sich sehr deutlich von linker Kritik, ist an dem Rechten des Individuums eigentlich nicht interessiert und dann eigentlich dem kritisierten Objekt recht ähnlich. Und wofür wir immer stark plädieren als AIF, ist, dass es kein Grund für Linke sein kann, den Islamismus unkritisiert zu lassen, nur irgendwelche rechten Idioten den auch kritisieren. Und daraus müssen auch praktische Konsequenzen folgen, nämlich, dass man den Kampf säkularer Kräfte gegen den Islamismus solidarisch unterstützen sollte. Und wie das Netzwerk Syrian Freedom das ja zum Beispiel tut. Und schlussendlich muss man aber auch gleichzeitig sagen, dass die Wurzel dieser Ideologie in der kapitalistischen Gesellschaftsform liegt. Und dass wir uns nicht nur darin abstrampeln sollten, den Islamismus zu bekämpfen, sondern eben auch theoretisieren sollten, wie wir den Kapitalismus überwinden können, der eben für dieses Übel erst gesorgt hat. Ja, dann wäre ich jetzt am Ende und jetzt noch die letzte Frage. Sollen wir gleich Zwischenfragen machen oder sollen wir mit dem nächsten Vortrag gleich anfangen?